dafür komme ich regelmäßig. Aber dafür komme ich dann regelmäßig. Der letzte griechische Frage. Bitte. Romanesco, 2 bis 3 Euro. Ich habe noch Spargel. 2 Quadratmeter für 4. Hallo. Wie viel? Mein letzter Spargel. 2 Quadratmeter für 4 Quadratmeter. Nimm das 2 für 3, egal. Spargel und der Grüne 2, 4, 6, ja. 7 Zwiebeln meiner Art gewürzt.